Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. II. Eurybates an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das zweideutige Mittelding von Knabe und Jüngling, aus dessen Händen du diesen Brief erhalten wirst, lieber Aristipp, trägt so deutliche Merkmale seiner Abkunft in seinem Gesichte, daß er euch hoffentlich beim ersten Anblick lebhaft genug an Droso und Eurybates erinnern wird, um ihn ohne schärfere Untersuchung für den, wofür er sich ausgibt, gelten zu lassen und als solchen gastfreundlich aufzunehmen. Ich glaubte dir nicht besser beweisen zu können, dass Zeit und Entfernung meine dir längst bekannten Gesinnungen nicht geschwächt haben, als indem ich dir meinen Sohn Lysanias unangemeldet zuschickte, in voller Zuversicht, dass du ihn für einige Zeit unter deiner Hausgenossen aufnehmen und des Glückes, unter deinen Augen zu leben, würdigen werdest. Es ist nun seine eigene Sache, sich euch durch sich selbst zu empfehlen. Ihr werdet wenigstens finden, dass er euch wie billig nicht als ein roher Marmorblock zugefertiget worden ist. Er hat 3 Jahre lang die Schule unsers berühmten Isokrates und in dem letztverflossenen sogar die Akademie besucht. Und da sein noch zu grünes Alter ihm den Zutritt zu den Geheimnissen der Philosophie verwehrte, welche der göttliche Plato in ein beinahe noch dichteres Dunkel einhüllt als jenes, das die heiligen Mysterien zu Eleusis umgibt, so hat er wenigstens von dem exoterischen Unterricht unsers attischen Pythagoras so viel mitgenommen, als er aufpacken konnte. Die Wahrheit zu sagen, wünsche ich auch nicht, dass mein Sohn und Erbe sich jemals so hoch versteige, um unter die Dinge über uns zu geraten oder gar bis zu den Ideen unsers großen Sehers emporzudringen und bis zu der hehren Göttin Ananke und ihrem vom Gipfel des Lichthimmels herabhangenden, unermesslichen, stählernen Spinnrocken und ihrer wundervollen Spindel mit den 8 ineinander steckenden Wirteln, auf deren jedem eine Sirene sitzt, die ihren eigenen, aber immer eben denselben Ton von sich gibt, wozu die Moiren, Lachesis, Klotho und Atropos, während sie unsere Schicksale spinnen, sich die Zeit damit kürzen, alle 3 zugleich, Lachesis das Vergangene, Klotho das Gegenwärtige und Atropos das Künftige zu singen. Wie du aus dem 10. Buch der wundervollen Republik mit mehrerem vernehmen wirst, von welcher als einer der neuesten überirdischen Erscheinungen aus der Akademie Lysanias dir eine von unserem Freunde Speusipp selbst berichtigte Abschrift überbringt. Wenn du mir gelegentlich dein Urteil über dieses sonderbare Kunstwerk so ausführlich als Lust und Muße dir's gestatten werden, mitteilen wolltest, würdest du mir keine geringe Gefälligkeit erweisen, denn mein eigenes macht mit den dithyrambischen lobgesängen seiner bewunderer einen so häßlichen mißklang, daß es unbescheiden wäre, wenn ich nicht einiges mißtrauen in seine vollgültigkeit setzte. Aufrichtig zu reden, Aristipp, ich hab es noch nicht über mich gewinnen können, das ganze Werk von Anfang bis zu Ende zu durchlesen. Ich kenne es nur aus einigen Bruchstücken und würde dir daher desto mehr Dank wissen, wenn du mich durch einen umständlichen Bericht, wie du das Ganze gefunden hast, einen vollständigen Auszug, darf ich dir nicht zumuten, in den Stand setzen wolltest, mir einen hinlänglichen Begriff davon zu machen. Es wird dir nicht entgehen, dass mein Lysanias mit einer gewissen natürlichen Anmutung zu den Spindeln, Wirteln, Sirenen und singenden Spinnerinnen des göttlichen Platons auf die Welt gekommen ist. Umso nötiger fand ich, ihn bei Zeiten in einen gesellschaftlichen Kreis feingebildeter, aber unverkünstelter und unverschrobener, vorzüglicher, aber anspruchloser, mit einem Wort unverfälschter und, wenn ich dir eine deiner Redensarten abborgen darf, menschlicher Menschen zu bringen, unter welchen er sich an eine natürliche Ansicht der Dinge gewöhnen, für alles Menschliche das rechte Maß finden und sich in allem auf der Mittellinie zwischen zu wenig und zu viel mit Sicherheit und Leichtigkeit sein ganzes Leben durch fortbewegen lernen könne. Ich würde einen meiner angelegensten Wünsche erfüllt sehen, wenn Lysanias bei euch den Beschäftigungen und Freuden des Landlebens Geschmack abgewinnen und bei täglichem Anblick der Glückseligkeit etlicher durch Übereinstimmung der Gemüter und wechselseitiges Wohlwollen noch enger als durch die Bande der an Verwandtschaft und Verschwägerung vereinigter Familien den hohen Wert des häuslichen Glückes schätzen lernte. Er ist mein einziger Sohn, ich möchte ihn einst als einen glücklichen Menschen hinter mir lassen und ich habe keine Lust, ihn einer Republik aufzuopfern, in welcher der Übermut und törichte Dünkel des zu herrschen wähnenden, aber jedem kecken Schwätzer zu Gebote stehenden Pöbels täglich ausschweifender die Unredlichkeit der Demagogen, die ihm den Ring durch die Nase gezogen haben, immer schreiender die Maximen, nach welchen man handelt, immer widersinnischer der gegenwärtige Zustand, immer heilloser und die Aussicht in die Zukunft immer trüber werden. Der gute Plato hat uns mit seiner erhabenen, aber nur gar zu hoch hinaufgeschraubten Philosophie, die er zur bösen Stunde der schlichten sokratischen untergeschoben hat, im Ganzen nicht um einen Schritt vorwärts gebracht. Und wie sollt er auch, wahrlich die Behauptung in seinem Menon, dass die Tugend keine Frucht des Unterrichts und der Erziehung sein könne, ist nicht sehr geschickt, eine bessere Erziehung unserer immer mehr verwildernden Jugend zu befördern. und was ein noch so fein und zierlich ausgearbeitetes modell einer republik idealischer menschen, die von lauter lebhaften platonen nach idealischen gesetzen zu einem idealischen zweck regiert werden, uns Athenern und allen übrigen ebenso unplatonischen Hellenen helfen soll. Wenn du es ausfindig machen kannst, lieber Aristipp, so wirst du mich durch die Mitteilung sehr verbinden. Was ich täglich sehe, ist, dass die um uns her aufschießende neue Generation vermuthlich zu großem Trost unsers Philosophen alle mögliche Hoffnung gibt, noch schlechter als ihre schon so sehr ausgearteten Väter zu werden und also für die Wahrheit seiner Behauptung, dass außer einer Republik von Philosophen seines Schlags kein Heil sei, noch handgreiflicher beweisen wird als wir. So wie die Sachen dermahlen bei uns stehen, kann ein ehrlicher Mann, der nicht das Opfer eines vergeblichen und lächerlichen Heldentums zu werden Lust hat, keine bessere Partei ergreifen, als nach dem Beispiel unserer wackern Großväter sich auf seine Hufe zurückzuziehen, seiner Ölbäume und Knoblauchfelder zu warten, seinem Hauswesen vorzustehen und sich von allen Versuchungen der unter der schönen Larve der Vaterlandsliebe sich verbergenden Ruhmsucht und Begierde, den Meister zu spielen, so rein als möglich zu erhalten. Bei allem dem können doch in Zeitläufen wie die unsrigen Fälle eintreten, wo man schlechterdings zwischen zwei Übeln wählen muss und, um nicht durch die Untüchtigkeit oder Treulosigkeit des Schiffers, auf dessen Fahrzeug man sich befindet, zugrunde zu gehen, genötigt ist, selbst Hand anzulegen und zu Erhaltung des Ganzen mit Rat und Tat beizutragen. In dieser Rücksicht wird es dann freilich nötig sein, dass Lysanias außer den gewöhnlichen gymnastischen und andern Leibesübungen sich hauptsächlich in den beiden Künsten, die einem hellenischen Staatsmann und Kriegsbefehlshaber die unentbehrlichsten sind, der Redekunst und der Kunst, die Menschen recht zu behandeln, so geschickt zu machen suche, als nur immer möglich sein wird. In der letztern kann ihn niemand weiterbringen als du selbst. Zur erstern hat er unter Isokrates einen so festen Grund gelegt, dass es bloß einer fleißig fortgesetzten Übung unter den Augen eines guten Meisters bedarf. Ich habe ihn deswegen noch besonders an deinen Freund und ehemaligen Zögling Antipater empfohlen, der nach einem langen Aufenthalt unter uns mit allen Schätzen der griechischen Musen beladen zu euch zurückgekehrt ist und auch durch die genaue Kenntnis, die er sich von dem Innern unserer zahllosen Republiken und ihren Verhältnissen gegeneinander erworben hat, dem jungen Menschen nützlich werden könnte. in allem diesem Aristipp wird wie ich zuversichtlich hoffe deine gesinnung für den vater auch dem sohne zu statten kommen und ich werde dir und deinen freunden in seiner mit eurer hülfe vollendeten bildung die größte aller wohlthaten zu danken haben. Nun noch ein wort von unsrer freundin lais. Auch ich nehme an der schönsten und liebreitzendsten aller weiber, die seit der schönen Helena die Männerwelt in Flammen gesetzt haben, zu warmen Anteil, um nicht zu wünschen, dass ich dir die angenehmsten Nachrichten von ihr zu geben haben möchte. Aber mit allen möglichen Nachforschungen ist von ihrem dermaligen Aufenthalt und Zustand nichts Zuverlässiges zu erhalten gewesen, wiewohl es an allerlei einander widersprechenden und mehr oder weniger ungereimten Gerüchten nicht fehlt. Ich besorge sehr, die Moiren spinnen ihr nicht viel Gutes. So viel scheint gewiß, dass ihr Vorsatz, sich in Thessalien anzusiedeln, nicht zustande gekommen ist. Der heillose Mensch, der ihr ganzes Wesen auf eine so unbegreifliche Art überwältiget hat, scheint ihr nicht Zeit dazu gelassen zu haben. Er führte sie wie im Triumph von einer thessalischen und epirotischen Stadt zur andern, machte überall großen Aufwand und verließ sie endlich, sagt man, wie Theseus die arme Ariadne auf Naxos, ohne sich zu bekümmern, was aus ihr werden könnte. Sobald ich diese Nachricht aus einer ziemlich sichern Hand erhielt, schickte ich einen meiner Freigelassenen, auf dessen Verstand und Treue ich rechnen darf, mit dem Auftrag ab, wofern es nötig wäre, ganz Thessalien, Epirus und Akarnanien zu durchwandern, um sie aufzusuchen und Nachrichten von ihr einzuziehen. Learch zu Korinth tat eben dasselbe, und unser Vorsatz war, sie, sobald sie gefunden wäre, mit möglichster Schonung ihres Zartgefühls zu bewegen, überall, wo sie künftig zu leben gedächte, uns die Sorge für ihre Haushaltung zu überlassen. Aber, wie gesagt, bis itzt ist es unmöglich gewesen, auf ihre Spur zu kommen. Wir geben indessen noch nicht alle Hoffnung auf, und sobald wir etwas entdecken, soll es dir unverzüglich mitgeteilt werden. Wenigstens haben wir so viel mit unseren Nachforschungen gewonnen, dass alle über ihren Tod und die Art ihres Todes herumlaufenden Gerüchte bei genauerer Untersuchung falsch befunden worden sind. Mit wie vielem Vergnügen würde ich sie in den Besitz des schönen Wittums wieder einsetzen, wo der edle Leontides ihr auf alle Fälle eine ruhige und angenehme Freistätte gegen alle Zufälle des Lebens zu hinterlassen glaubte. Was euch der Byzantiner von dem schnellen Wachstum der neuen chalcidischen Republik Olynthos und von den weit aussehenden Entwürfen des thessalischen Fürsten Jason berichtet hat, bestätigt sich alle Tage mehr. Der letztere ist wirklich ein mann von seltnen und glänzenden eigenschaften, ganz dazu gemacht, sein vaterland aus dem politischen nichts, worin es beynahe seit der heroenzeit gelegen, hervorzuziehen und ihm die ganze wichtigkeit zu verschaffen, die es vermöge seiner lage, fruchtbarkeit und starken bevölkerung schon längst hätte behaupten können, wenn seine kräfte in einen einzigen punkt zusammengedrängt gewirkt hätten. Was Olynthus betrifft, so hat sie sich nicht nur zum Haupt einer beinahe allgemeinen Bundesvereinigung aller Städte der Chalcidice erhoben, sie hat sogar einen ansehnlichen Teil der mazedonischen Provinz Pierien an sich gebracht, den unmächtigen Amyntas aus seinem Königssitz zu Pella vertrieben und sich unter den benachbarten thrazischen Völkerschaften einen bedeutenden Anhang zu verschaffen gewußt. Kurz, sie ist bereits mächtig genug, eine gänzliche Unabhängigkeit von Athen und Sparta behaupten zu können. Zumal da Jason, der einzige im nördlichen Griechenland, der ihrer Vergrößerungssucht Grenzen zu setzen vermöchte, es natürlicherweise seinem Interesse gemäßer findet, mit dieser neuen Republik in gutem Vernehmen zu stehen. Dass beide unserer Aufmerksamkeit nicht entgangen sind, kannst du dir leicht vorstellen. Beide, vorzüglich aber der Held des Tages, Jason, versehen unsere Versammlungsplätze, Märkte und Hallen reichlich mit immer frischen Neuigkeiten, und wenn du uns reden hören könntest, müsstest du glauben, die Athener hielten sich dem Letztern noch sehr verbunden, dass er nicht müde wird, ihnen so viel Stoff zu zeitkürzenden Unterhaltungen zu geben. Denn dass wir von den Fortschritten, die er in Thessalien und den angrenzenden Landschaften macht, etwas für uns selbst befürchten sollten, dazu ist er noch zu weit von uns entfernt, und sollte die Gefahr wider Vermuten größer werden, so sind wir ja auch da, und im Notfall findet sich wohl immer mit oder ohne unser Zutun ein Dolch, der den luftigen Entwürfen eines kleinen thessalischen Parteigängers auf einmal ein Ziel setzt. Mit den Olynthiern, deren täglich zunehmende Seemacht billig unsere Eifersucht reizen sollte, scheint es zwar eine andere Bewandtnis zu haben, aber was ist denn am Ende das Olynth, das wie ein Pilz seit gestern aus dem Boden auftauchte, gegen die uralte, weltberühmte, von Pallas und Poseidon und allen andern Göttern begünstigte Athenä? Und was werden diese Chalcidier gegen die Abkömmlinge der unüberwindlichen Männer von Marathon und Salamis ausrichten? Lass sie sich doch vergrößern und ausbreiten, so gut sie können, sie arbeiten doch nur für uns. Wir können der Zeitigung dieser schönen, saftreichen Frucht ruhig zusehen, sicher, dass wir sie pflücken werden, sobald sie uns reif genug zu sein dünken wird. So, mein Freund, denkt und spricht man in Athen und sieht daher mit der größten Gleichgültigkeit den Anstalten zu, welche die herrschlustigen Spartaner als Vollzieher und schirmherren des Friedens des Antalcidas zu machen im begriff sind, um etliche kleine, von ihnen selbst aufgehetzte Städte gegen die Olympier in Schutz zu nehmen und sich mit diesen in eine Fehde einzulassen, von welcher wir, wie sie auch ausfallen mag, immer den Vorteil haben werden, im Trüben zu fischen und uns um so leichter wieder zu Herren des Meers zu machen, da, allem Ansehen nach, entweder Sparta oder Olynt in den Fall kommen wird, unsern Beistand suchen zu müssen. Diese ebenso unkluge als unedle Art von Politik ist nun einmal unter uns Griechen herrschend geworden und wird, wie du sehr richtig voraussiehst, über lang oder kurz den Verlust unserer Freiheit zur Folge haben. Ein Staat, der von seiner Unabhängigkeit keinen weisern Gebrauch macht als wir und es immer nur darauf anlegt, alles rings um sich her zu unterdrücken und seiner Willkür zu unterwerfen, ist ebenso unfähig als unwürdig, seine eigene Freiheit zu behaupten und bereitet törichterweise die Fesseln sich selbst, die er unaufhörlich für alle andern schmiedet. Aber wie weit sind wir Athener noch entfernt, uns eine solche Katastrophe der ewigen Tragödie, die wir in Griechenland spielen, träumen zu lassen? Wir sehen mit hämischer Schadenfreude zu, wie das stolze, gewalttätige und unersättliche Sparta sich allen Griechen täglich verhaßter und unerträglicher macht, und kein warnender Dämon flüstert uns zu, dass die Spartaner nichts tun, als was wir selbst an ihrer Stelle so lange getan haben und mit Freuden wieder tun werden, sobald das Übergewicht wieder auf unserer Seite sein wird. Wie hoch haben die Stifter von Cyrene sich um ihre Nachkommen verdient gemacht, da sie euch jenseits des libyschen Meeres unter dem heitersten Himmel und auf dem fruchtbarsten Boden eine so schöne und sichere Freistätte bereiteten. Weit genug von der stürmischen Hellas entfernt, um weder mit Gewalt in den Wirbel unserer Händel hineingerissen zu werden, noch in Versuchung zu geraten, euch freiwillig darein zu mischen. Wohl euch bei eurer goldnen Mittelmäßigkeit. Cyrene wird vermutlich niemals eine bedeutende Rolle in der Geschichte spielen. Aber in Hinsicht auf Glückseligkeit ist es mit Völkern und Staaten wie mit einzelnen Menschen. Man wird immer unter denen, die sich still und unbekannt durchs Leben schleichen, mehr Glückliche finden, als unter denen, die am meisten Aufsehen, Geräusch und Staub um sich her machen. Ende von 2.